SRF-Virus. Willkommen zurück zum Wegbegleiter durch die grosse Welt der elektronischen Musik. Das ist Ampere auf SRF-Virus und mit dieser Folge gehen wir all the way. Während die letzten Episoden hauptsächlich Musik aus unseren privaten Playlists gefeatured haben, steht das mal als erstes Special an. Einmal im Monat schauen wir über den Tellerrand und bieten Einblick und Hintergründe zu Künstlerinnen und Künstlern, Labels und ganzen Genres, sowie Szenen und Diskussionswürdigem. Diesen Monat geht es ein bisschen weniger eklektisch zu und her wie in den letzten Episoden. Die Folge von Ampere steht ganz im Zeichen von der Martina Lussi. Sie ist eine Klangkünstlerin aus Luzern und bewegt sich mit ihren Produktionen irgendwo im Dunstkreis von Ambient, Elektronischem und Kunstmusik. Wenn sie nicht gerade in ihrem Studio an immersiven Soundscapes schafft, macht sie Klanginhalte für Installationen oder performt ihre träumerischen Stücke live in ganz Europa und jenseits vom Kontinent. Bereits mit dem Sammelwerk Selected Ambient aus dem 2017 hat sie international auf sich aufmerksam gemacht. Der grosse Schritt ist ihr aber mit ihrer Debüt-LP Diffusion is a Force auf dem Pariser Imprint Latency gelungen. Vor einigen Wochen haben wir sie an Stanzer Musiktag begleiten. Kurz später sind wir in ihrem Wohnzimmer zusammengesessen, wo sie ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Wir reden mit der Wahlpariserin über ihre Person, ihren Job als Künstlerin, Production sowie ihre Interpretation von Klangmaterial und Klangquellen. Neben dem ganzen Tag hören wir einige Stücke von ihr, zwei Tunes aus ihrer Selection und wieder ein paar Juwelen aus der Ampere-Redaktion. Ich bin der Benni und wünsche viel Spass beim ersten Special von Ampere, hier auf SRF Virus. Macht das mal der Producer Callus mit Nevo. Der Tune ist auf dem Label Young Turks rausgekommen, wo auch FKA Twigs, die XX und Subtract an einem breiteren Publikum zugänglich gemacht hat. Synthetische Intro kommt etwas was Intensiveres. Das ist Dub Physics mit dem Track Rotate auf dem Traditionslabel Metalheads. Ampere auf SRF Virus. We'll be right back. Tune heisst J&S und ist von einem Dude namens Marc Lando aus Basel. Der Track ist auf dem lokalen Kassettenlabel Swim veröffentlicht worden. Mit Safety First und Swim ist er ein aktiver Mitgestalter vom Basel Nachtleben. Auf seinem Debüt-Release befinden sich träumerische und erfrischend naive Ambient- und IDM-Beats. Ampere Certified. Der 20-jährige Joe Powers, besser bekannt als Grime-Produzent Prog Fiscal, hat etwas erreicht, was so manche davon träumen. Eine LP auf Hyperdub. Der frenetische Track namens Dishwashing von seiner LP Insula spielt mit Samples aus einer Vielzahl von Genres und bleibt auch nach mehrmaligem Hören immer noch spannend. England schalten wir einen Gang runter und bewegen uns zum ersten Teil des Interviews mit Martina Lussi. Es war ein sonniger Morgen, als wir uns in ihrem Wohnzimmer in Luzern getroffen haben und ein absolutes Glück, dass die ansonsten in Paris wohnende Künstlerin gerade Zeit gefunden hat, mit uns ein Gespräch zu führen. Während im Hintergrund der Song «Anarchy for Her» von ihrer letzten LP läuft, erzählt Klangkünstlerin ein paar allgemeine Sachen zu ihrer Biografie, erklärt ihre frühen Einflüsse und ob sie sich heute als Musikerin sieht oder nicht. Im Zentrum steht ganz banal die Frage, worum es in ihrer Musik geht und was ihre Herangehensweise und Intention ist. Mit der Martina Lussi. Wir befinden uns in ihrem Wohnzimmer hier in Luzern. Hallo Martina, danke, dass du dir Zeit nimmst, den Podcast mit uns wahrzunehmen. Wie geht es dir heute? Hallo, schön, dass ihr da seid. Mir geht es super. Ja, mir geht es nicht zu sagen. Das ist schon mal gut für den Anfang. Wir befinden uns bei dir daheim. Genießt du die Zeit in der Heimat? Ja, sehr. Es ist sehr frische Luft, finde ich immer, wenn ich hierher komme. Und mir gefallen natürlich in Luzern auch die Berge. die jetzt gerade mega strahlen, weil es Schnee drauf hat. Und ich freue mich auch immer wieder, alle Leute zu treffen. Wie lange machst du bereits Musik und was sind so deine Anfänge in der Musik? Ganz am Anfang habe ich meine Brüder gesehen, am Computer Musik machen. Und nachher habe ich als Kind akustische Gitarre gespielt. Und dann im Bachelorstudium Kunst habe ich angefangen, ein Modul zu nehmen, das heisst «Komplexe Architekturen». Und dort ging es darum, dass man Sound als künstlerisches Material braucht. Und dann habe ich angefangen, erste Installationen zu machen und auch eine Performance mit dem Jonathan Ruf von Basel. Ja, das waren so die Anfänge. Und nachher habe ich Installationen, Performance, Video gemacht mit dem Brandersturm unter dem Namen Mars mit Martina Bier zusammen für 2-3 Jahre. Und dann haben wir das Atli-Stipendium in Kairo. Und in Kairo ist mir eigentlich wieder aufgefallen, wie Sound mega wichtig ist. Also, wenn ich so an Kairo zurückdenke, an die Zeit, wo die Revolution wieder so aufgeflammt ist, dann ist meine auditive Erinnerung recht wichtig. Hast du schon immer also so ein auditives Mindset gehabt, auch jetzt in Bezug auf vor allem Kunstschaffung oder auch im Studium? Ist Audio, Klangwelt, Soundscapes immer schon Teil von deinem Interesse gewesen, oder hat sich das erst später geformt? Also das Modul, das ich dort genommen habe, war wirklich eines der ersten. Und dort hat es mir eigentlich wirklich den Ärmel reingenommen. Und dort haben wir auch gelernt, mit dem Computer Sachen zu verarbeiten. Also zuerst mal aufzunehmen mit dem Field Recorder und nachher das zu bearbeiten mit dem Computer. Und dann haben wir elektrische Gitarre aufgenommen, weil wir eine Gitarre hatten, das, was rum war halt. Ja, so hat es eigentlich angefangen. Und dort habe ich schon gemerkt, dass ich ein sehr grosses Interesse für das habe, ja. Würdest du dich also selber als Musikerin bezeichnen? Nein. Also, ja, eigentlich ist es mir gleich, wie man mich bezeichnet. Aber ich bezeichne mich selber nicht als Musikerin, sondern als Künstlerin, weil es ein kleiner, offenerer Begriff ist vielleicht. Und weil ich Sound als künstlerisches Material brauche und nicht im Sinn von... Also, unter Musiker verstehe ich Leute, die wissen, wie ein bestimmtes Instrument spielen oder wo zumindest ein bisschen mehr Ahnung haben als ich von irgendwelchen Skalen. Das heisst, geht es mehr in Richtung Produzent? Ja, vielleicht, jetzt könnte man sagen, langsam Produzent. Aber es ist auch einfach sehr dilettantisch, manchmal, wie Sachen entstehen. Also man, und gleichzeitig möchte ich es jetzt auch nicht klein reden, sondern es ist auch, ich weiss auch viele Sachen. Also es ist wie so ein, ja, es kommt darauf an, auf meine Stimme, gerade wie ich mich selber sehe, aber viel ist auch einfach Zufall und den Zufall erkennen und den brauchen. So. Happy Accidents. Ja, also das verstehe ich auch darunter, Sound als künstlerisches Material brauchen, weil mir geht viel experimenteller vor, wenn man eben nicht von bestimmten Gesetzmäßigkeiten ausgeht. Du Pudi Blantli, um was geht es denn in deiner Kunst? Also im Moment gerade interessiert mich hypnotische Texte und beim letzten Album, ja, wie man gehört hat, auch eine Kombination von unterschiedlichen Klangqualitäten und auch das Morphing vom einen Klang in einen anderen Klang, also so das Verfließen von Klängen. Und ja, was ich damit ausdrücken will, das wechselt, glaube ich, immer wieder. Also ich meine, bei Selected Ambient ist es vielleicht eher so eine Art Unsicherheit gewesen, die ich damit ausdrücken damit. Bei Selected Ambient ist es zum Beispiel darum gegangen, dass ich Klänge hatte, die per Zufall so entstanden sind und ich per Zufall aufgenommen habe und die dann auch gebraucht habe, wo nachher daraus Rhythmen oder Melodien entstanden sind, die in sich irgendwie stimmig sind. Und nachher habe ich zum Teil auch Sachen bewusst so ein bisschen sloppy aufgenommen oder so wirken, als ob sie per Zufall entstanden wären. Also so die Umkehrung vom etwas bewusst machen und etwas unbewusst finden. Auch wenn du das vermutlich immer ständig gefragt wirst und ich gelesen habe, dass du dich mit Genres eigentlich, also die von Genres eher ein bisschen willst distanzieren und nicht labeln lassen. Wie würdest du denn deine Musik mit 3 Adjektiven beschreiben? Also Ambient habe ich ja schon genannt, oder? Ambient ist schon mal ein dankbarer Begriff. Ich fände es toll, wenn es frei wäre. Einfach absolut frei. Und mutig, vielleicht. ich glaube, das fände ich, also das sind nicht Sachen, wo ich jetzt sagen kann, dass das ist. Das müssen andere Leute über meine Sachen sagen. Aber das ist etwas, was mir immer im Hinterkopf ist, dass ich wie, mich selber auch herausfordern will. Also vielleicht ja, in dem Sinn mutig, dass ich mich selber herausfordere. Das ist es, glaube ich, schon. Geh einfach mal weiter. Welche Einflüsse haben dich denn dazu gebracht, das zu machen, was du machst? Den Einfluss, dass ich Gitarre früher gespielt habe, hört man ja, weil das ist das einzige Instrument, das ich einfach habe, wo in der ersten Platte vorkommt und auch jetzt noch zwischen die mal vorkommt. Und der Einfluss von meiner früheren Mentorin, der Franziska Link, ist sicher auch sehr gross, weil sie ist die erste die Person, die uns beigebracht hat, dass Sound ein künstlerisches Material kann sein kann und dass man eben jedes einzelne Geräusch als Klangmaterial kann brauchen kann. Mit dem Hof, mit einem Track namens Greatness in the Catapult. Der gebürtige Engländer wohnt mittlerweile in Basel und hat an der Royal Academy of Music Perkussion, Piano und Komposition studiert und unter anderem auch für das Royal Philharmonic Orchestra gespielt. Wohnt seit 1988 in der Schweiz und arbeitet hier als professioneller Sounddesigner und Komponist. Unter anderem hat er für Pingu, jawohl, TV-Serie geschafft und kein Joke, für die Castingband No Angels. Hier ist ein Kollabo aus dem 2018, wie gesagt, mit dem Zürcher Hof, veröffentlicht auf Light of Other Days. Thank you. zweiten Teil vom Interview mit Martina Lussi. Im folgenden Blog erzählt sie mehr über ihre Residency in Paris, Inspiration aus der Stadt von der Liebe und ihren Job als Künstlerin. Die Martina hat uns noch zwei Tunes empfohlen, die wir euch definitiv nicht vorenthalten wollen. Die rinnen wir dann im Anschluss an diesen Talk. Ampere, dein Stromstoss bei SRF Virus. Wir bewegen uns zum nächsten Themenblock. Du wohnst momentan in Paris. Wie sieht denn dein Tagesablauf in Paris aus? Also spät aufstehen, wenn man schon mal kann. Und bis spät arbeiten. Also ja, es ist einfach toll, weil man halt den eigenen Rhythmus ausleben kann. Und meine wäre wahrscheinlich eher über die Nacht arbeiten und dann am Morgen schlafen, habe ich jetzt gemerkt. Natürlich viel Konzerte hören. Also es gibt die Lafayette Anticipation, die sehr nahe ist, wo ich jetzt sehr viele tolle Konzerte gehört habe. Zum Beispiel Tirza, Panda Ching, Tashi Wada. Also beeinflusst dich eigentlich die Stadt und das Umfeld in Bezug auf deine Arbeit? Oder, also jetzt schon proaktiv? Oder? Ja, es beeinflusst mich mega fest. Also auch natürlich meine Platte ist rausgekommen auf einem Pariser Label, auf Latency. Und Sidney lebt da dort und mit ihm habe ich auch ab und zu tun. Und natürlich, was auch jetzt erst gerade war, was man ja in meinem letzten Set gehört hat, ist eben das Field Recording von der Notre Dame. Es ist lustig, weil ich bevor ich die Aufnahme gemacht habe, habe ich eigentlich gedacht, die Stadt, die tönt wirklich jetzt nicht speziell. Also wieso in Kairo ist es so eine andere Atmosphäre und so andere, hörst du so andere Klänge. Und in Paris ist mir alles so sehr gleichförmig vorgekommen. Also so Autogeräusche, okay, mit Autogeräuschen habe ich auch schon gearbeitet. Das ist wieso, das nochmal aufnehmen, ist jetzt, ja, ein paar Vögel, ein Fluss, Leute. Es hat mich nicht gerade mega gepackt und nachher ist das passiert und nachher dachte ich, das muss ich jetzt aufnehmen. Also eben die Leute, die nachher singen auf der Straße zusammen. Manchmal passieren dann Sachen, die zufällig so sind. Ja. Ich glaube, das mit Notre Dame ist eine wahre Zeitaufnahme, die dir da gelungen ist. Hast du Paris proaktiv ausgesucht? Wie ist das zustande gekommen? Ich habe eigentlich zuerst gewusst, dass ich auf dem Label rausgebe und die Platte und habe die Platte produziert. Und dann habe ich gedacht, es wäre cool, wenn ich gerade dann dort wäre. Und dann habe ich mich für ein Stipendium beworben und dann hat das gerade geklappt. Und ich habe mich am letzten Tag für das Stipendium beworben. Im Zug habe ich noch schnell den Motivationstext geschrieben. Ja, es war sehr knapp, dass ich das überhaupt noch gemacht habe. Aber ich habe das gesehen und gedacht, nein, ich muss dort her. So. Du bist bewusst Künstlerin, ein Job, der nach deinen eigenen Aussagen dir sehr viel die maximale Freiheit gibt. Hast du das je bereut, die Berufswahl? Nicht bereut, aber man stellt es schon manchmal in Frage. Es ist nicht so, dass es nur alles so easy ist. Also es ist einfach auch viel Arbeit. Wenn Leute nachher sagen, dort bei dir läuft es gut, ich habe mega viel für das geschafft. Und das sieht man nicht hinten dran. Also ich arbeite jeden Tag für das. Und es ist eigentlich wie ein logische Folge davon, dass ich diese Schritte machen konnte. Ja, es ist nicht so crazy, verrückt, alles toll immer. Also zum Beispiel ganz am Anfang, als ich aus dem Studium kam, hatte ich einfach mal kein Geld gehabt. Und hatte ich wirklich Existenzängste gehabt. Und musste dann mit dem irgendwie klarkommen, dass ich halt jetzt nichts habe und sich auch niemand für das interessiert, was ich mache. Und dann muss man sich überlegen, will ich denn das auch, wenn sich niemand für das interessiert. Und ich glaube, wenn man das mal überwunden hat und weiss, okay, ich mache das sowieso, dann geht es ein bisschen einfacher. Weil es gibt immer wieder Zeiten, also jetzt auch wenn das Album rauskommt, interessiert sich viele Leute für das, was ich mache. Und läuft es gut und ist man auch natürlich ein bisschen, vielleicht in einer besseren Stimmung. Und nachher kommt wieder eine Zeit, wo ich am Produzieren bin und allein im Studio hocke und sich niemand für das interessiert und niemand ein Interview machen und niemand irgendwas von mir will. Und dann musst du wie wissen, was denn du selber würdest wollen. Nach diesem spannenden Einblick bewegen wir uns gerade weiter in ein bisschen Musik. Der Track, der hier reinkommt, heisst «Devotion» und ist von einer Künstlerin namens Tirza zusammen mit dem Kobe Say. Es ist der Titeltrack vom Debütalbum von der Londonerin. Wir sprechen eine grosse Empfehlung aus für Freunde und Freundinnen von Lo-Fi und zeitgenössischem R&B. So listen to me. So listen. So listen to me, yeah. just want to explain things. I'm not looking for reactions. I'm not looking for acceptance. You can come to me with honesty. You can come to me with tenderness. Selection von Martina Lucy heisst «See-Through» von Mechatok. Der Timo Toktemir wohnt in Berlin und produziert Avantgarde angehauchten Hip-Hop, wo sich irgendwo zwischen zuckersüßem EDM und Vaporwave befindet. Ampere auf SRF Virus. Thank you. Nach diesen super süßen Klängen von Mechatalk kommt Martina Lucy wieder zu Wort und erzählt unter anderem über die Produktion von ihrer LP «Diffusion is a Force» und im Unterschied zu ihrer letzten EP «Selected Ambient». Zu Field Recordings und Klangquellen und dass nicht immer alles so ist, wie man es auf den ersten Ton hört. Darüber hinaus gewährt sie ein paar Einblicke in ihre Zeit in Kairo während der letzten Revolution. Beim Durchhören von deiner LP und auch während dem Konzert an der Stand zum Musiktag habe ich mich halt oft sehr stark in Gedanken verloren und habe fast schon ein bisschen von Träumen. Gehst du bei der Erstellung von deinen Werken mit einer konkreten visuellen oder auch emotionalen Motivation an? Oder hast du bestimmte Motive, die du verkörpern willst, oder sind es wirklich nur Happy Accidents? Also bei diesem Set habe ich am Anfang einen Text gebraucht, wo eigentlich immer abwechslungsweise conscious und unconscious braucht, das Wort. Und dem Text kann man eigentlich sehr schwer folgen. Also das ganze Set ist eingeleitet worden mit einem Text, der schon mal sehr verwirrend ist. Und nachher sind die Stücke gekommen von «Diffusion is a Force». Und dort ist es ja auch eben bewusst darum gegangen, unterschiedliche Klangqualitäten zu kombinieren und eben auch eine Art, also eine Diffusion zu schaffen, wo man eben immer wieder in andere Räume gezogen wird oder andere Texturen erfährt und natürlich auch dann gedanklich irgendwie abschweift und sich gar nicht festheben kann an Sachen. Inwiefern steht das in Kontrast zu «Selected Ambient»? Wie hat dein Produktionsprozess gewechselt? Ist es etwas anderes gewesen, oder? Also die Stücke sind kürzer geworden. Das war eine bewusste Entscheidung. Und bei «Selected Ambient» war es wirklich so, die Stücke haben schon bestanden. Ich glaube nur ein Stück noch gemacht am Schluss. Und alle anderen sind schon gewesen. Und bei «Diffusion is a Force» hatte ich wirklich gar kein Stück gehabt. Ich hatte dann die zum Teil Stücke aus Installationen gekürzt und verändert noch. Oder neue Stücke gemacht und haben mir überlegt, wieso die Stücke so zusammenkommen. Also es hat zum Beispiel auch sicher ein Stück, das ich extra produziert habe, aber nicht dort drauf ist. Also wo einfach wie nicht reinpasst hat am Schluss. Ist der Prozess herausfordernd oder überfordernd gewesen? Zu wissen, du kannst eine LP abgeben, aber noch kein Material zu haben. Ja, es war herausfordernd gewesen, aber es ist lustig, weil ich bin dann auch irgendwann in so eine sehr Produktionswahn reingekommen. Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich kann irgendetwas produzieren. Und es ist wie so, plötzlich ist es wie mega fest gelaufen. Ich musste es wie nicht müssen erzwingen. Am Anfang muss man wie so, dass man überhaupt anfängt, gibt es immer so kleine Angst, also bei mir. Wo ich so das Gefühl habe, was mache ich jetzt? Ah, alles klingt irgendwie nicht so gut. Also so der erste Schritt, bis mal ein bisschen etwas hast, ist wie der schwierigste. Und nachher, wenn du mal drin bist, war es wirklich so, nochmal eine Melodie, also wirklich, und so sehr schnell, so einem Nachmittag plötzlich, mega tolle Melodie, und dann weisst du, wie es weitergeht. Wie gehst du mit Writer's Block um? Also meistens gehe ich dann mit Leuten einen Kaffee trinken, ins Kino. Also ich mache einfach andere Sachen. Ich muss mich irgendwie ablenken. Oder ich hocke auch, nein, das stimmt natürlich nicht, nur «Diffusion» kommt jetzt. Also manchmal hocke ich auch im Atelier und mache einfach nichts. Also wie, ich hocke dann dort, schaue mal in ein Buch rein, schaue ein aus dem Fenster, mache ein bisschen Tee. Also wirklich so prokrastinieren, eigentlich. Darum arbeite ich auch gerne am Abend, weil am Abend hat man wie, man hat das Gefühl, man ist der Welt ein bisschen voraus. Ich glaube, darum kann ich am Abend gut arbeiten. Weil wenn du am Tag so einen Hänger hast, ja, ist es irgendwie schwierig. Und am Abend passiert mir das selten, weil dann hast du das Gefühl, alle sind am Schlafen, aber ich arbeite jetzt. Das ist eben auch noch ein guter Trick. Entkoppelst du dich dann vom Alltag? Ja, es ist alles nicht so wichtig. Auch. Und mir ist auch manchmal ein bisschen müde und ein bisschen im Delirium. Und dann ist es geht es ein bisschen einfacher, weil man auch nicht so selbstkritisch ist. Manchmal, wenn man es dann am nächsten Tag hört, ist es dann auch vielleicht nicht so gut, dann muss man es vielleicht wieder überarbeiten. Aber es hilft, um so den ersten Schritt zu machen. Bist du eine grosse Selbstkritikerin? Ja. Eine Perfektionistin? Ja, aber das konnte ich auch ein bisschen ablegen mit der Zeit jetzt, dass ich zum Teil Sachen lasse, gut sein. Im Laufe der Professionalität? Oder? Ja, ich glaube, es hat ein bisschen mit Professionalität zu tun, weil man einfach nicht unendlich Zeit hat. Und wenn Sachen fertig sind, dann muss man wie überlegen, funktioniert es als Ganzes? Kann man die wichtigsten Teile davon verstehen? Und dann ist es auch gut. Und dann gehe ich nicht mehr so fest in Details, wie ich früher gegangen bin. Du gehst also auch in Interviews von einer perfekten Hörsituation aus. Du hast jetzt eben gesagt, du bist selber die kritische Stimme. Du hast sozusagen vermutlich einen idealen Hörer für deine Werke, was auch eine akustische oder eine räumliche Situation angeht. Was wäre die perfekte Hörsituation für dein Album? Die perfekte Hörsituation ist immer genau gleich. In einem komplett dunklen Raum liegend. Das ist aber nicht immer möglich. Und darum muss man ein paar Situationen erfinden, wo man in einen ähnlichen Zustand vielleicht kommt. Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus, zum Musik machen? Also neblig, und das gibt es da sehr viel zu Luzern, was super ist. Kalt, sodass man eigentlich nicht unbedingt raus will. Regnen kann es auch, obwohl Regen hört man dann manchmal. Und Nacht. Wir bewegen uns weiter in ein Stück von unserem Gast. Das ist «Expectation or Obsession», ebenfalls von ihrer kürzlich erschienenen LP «Diffusion is a Force». Ampere. Beim letzten Teil vom Interview mit Martina Lussi. Folgend geht es um den Zwang nach Statements und einer Entpersonalisierung von ihrer Performance. Field Recordings und verwendet die Samples für deinen Statement-Charakter? Zum Beispiel genau mit dem Text, den du schon beim Konzert-Intro verwendest, der eigentlich eine direkte Adressierung ist und schon Substanz mitgibt oder auch das Notre Dame Field Recording am Schluss. Hat das einen Statement-Charakter für dich? Ist es eine persönliche Note? Ist es eine Message? Inwiefern sind Field Recordings dort? Also eigentlich versuche ich nicht eine Message in dem Sinn, also schon gar nicht meine Message irgendjemandem aufzudrücken. Es sind vielleicht mehr Fragen oder etwas, das mich berührt hat. Also das von Notre Dame ist einfach etwas, das mich berührt hat. Und ich will dort auch nicht ein Statement abgeben. Irgendwie. Das ist mehr etwas Emotionales, das ich weitergeben will. Etwas Persönliches? Ja, etwas, das mich persönlich irgendwie betroffen gemacht hat, als ich dort war und die Leute gehört habe singen. Die Frage der Statements ist eine mega wichtige, finde ich. Ich finde, es wird immer mehr erwartet von Künstlern, Musikern, dass sie irgendwelche Statements zu irgendwas abgeben. Also ja, ich meine, in Interviews zum Beispiel wird man immer dazu gezwungen, irgendwelche Statements zu machen, habe ich das Gefühl. Ja, eigentlich ist es auch schwierig zu sagen, man will gar kein Statement machen, weil irgendetwas möchte ich schon ausdrücken. Es ist nicht so, dass ich nichts sagen will, aber vielleicht will ich nicht eine klare Antwort auf Sachen geben. Darum ist das Wort Statement irgendwie nicht so richtig. Bei Diffusion is a Force kommen viele Recordings vor von Menschenmengen, wo Leute schreien. Und das ist an einem Fußballmatch aufgenommen. Und zum Beispiel die Ambivalenz von dem finde ich mega spannend, dass Leute schreien im Positiven, weil irgendjemand gewinnt, und gleichzeitig, wenn etwas Negatives passiert. Also wie so der Umbruch von dem Geschrei, wo nachher, wenn es du nur hörst, sehr schwierig ist manchmal zu sagen, wo es jetzt ist. Ob es jetzt positiv oder negativ ist. Und, oder zum Beispiel ein Field Recording, wo man in Anarchy for Her ist auch, kommt es vor, ist ein Field Recording von Silvester. Und dort hört man eigentlich einfach Detonationen drauf von Feuerwerk, die sehr gewalttätig tönen natürlich. Und irgendwelche Leute, die mit so einer Tüte so rumtüten, wo man auch nicht genau verorten kann, was das jetzt ist. Oder Leute, die schreien. Und das Schreien ist auch nicht klar definierbar, wenn man es nur hört. Also das interessiert mich mega fest, so die Kippmomente, zum Beispiel bei Aufnahmen. Und im Moment gerade auch, wo ist die Grenze von dem, was man kann überhaupt vermitteln kann mit Sound. Also ja, es gibt wie so die einerseits Ambivalenz von Klängen und andererseits wirklich auch die Grenzen. Dann spielt es aber auch wieder in die Entfremdung sozusagen von Klangquellen rein. Oder wie du jetzt sagst, während einem Fußballmatch oder halt eben Silvesterfeier, wo gleichzeitig könnte auch Kriegs-, also eine sehr gewalttätige Situation sein, und aber dann eigentlich für den Hörer sozusagen zu urteilen und zu interpretieren eigentlich liegt und wie er das wahrnimmt. Also das mit dem Feuerwerkskörper, das ist eigentlich auch etwas, was ich aus der Zeit, als ich in Kairo war, kenne, dass man das dort auf der Straße auch so wirklich abgelassen hat. Und gleichzeitig war die Revolutionszeit, die auch wirklich zum Teil Schüsse gefallen sind. Und ich habe einfach immer das Klopfen gehört. Und ich konnte es nicht einordnen, ob das jetzt gewalttätig ist oder ob das jetzt aus Freude irgendein Feuerwerkskörper ist. Also die, wieso ich die Aufnahme gemacht habe an Silvester, ist natürlich, weil ich das von dort gekannt habe und das von dort wie mir geblieben ist. Als etwas, das ich nicht einordnen kann und wo auf die eine Seite beängstigend und auf die andere Seite freudig kann sein. Oder zum Beispiel auch Helikoptergeräusch ist auch etwas, das ich von dort mega fest noch in Erinnerung habe, dass Helikopter sehr tief geflogen sind. Oder auch Jets. Und nachher, als ich in die Schweiz gekommen bin und wenn du einen Chat hörst, ist es wie so sehr bedrohlich für einen Moment. Und das musst du wie wieder anders lernen oder so. Oder auch zum Beispiel, was ich auch spannend finde, ich habe ein Stück gemacht mit Autogeräusch. Und Autogeräusch ist zum Beispiel auch immer etwas, was man so als hässlich empfindet. Aber gleichzeitig, wenn man an einem Fluss wohnt, der mega laut rauscht, findet man das dann wieder okay. Also es ist wie so, einfach weil es natürlich ist. Aber klangtechnisch, wenn man es einfach so hört, sind vorbeifahrende Autos, die in einer Regelmäßigkeit ist, also ja, eigentlich auch irgendwie sehr ähnlich. Deine Performance, ich habe mir auch die NTS, ich glaube im Café Otto, habe ich mir auch reingezogen. Die Performances sind immer sehr statisch bei dir. Und du sagst ja selber, es gibt keinen Grund, dich zu bewegen dort in einem anderen Interview. Ist es fast schon eine Intention, das Ganze zu entpersonalisieren? Also sprich, ja, wegzugehen. Ich habe mir lange auch überlegt, einen anderen Namen zu nehmen am Anfang. Also nicht meinen oder auch nicht mich als Gesicht, weil man muss ja immer noch ein Pressefoto haben. Dass man einfach wie andere Gesichter hat. Oder auch, dass ich Leute anstelle, die dann dort vorne hocken und das spielen. Also ja, wie, eigentlich ist es für mich wie, wenn jemand anders das könnte spielen, würde ich jemand anders hersetzen. Nur es macht es viel einfacher, wenn ich es mache, weil ich weiss, wie es funktioniert und ich selber ein Set zusammengebaut habe. Also wie, darum hocke ich auch dort vorne. Aber es ist nicht wichtig, dass ich dort bin oder so. Ja, das ist etwas, wo ich mega fest in Frage stelle. Aber lustigerweise ist es trotzdem noch so wichtig. Leute wollen wissen, was ich zu Sachen finde oder wie ich zu dem komme. Und ich habe das Gefühl, das, was ich mache, ist einfach, macht in dieser Zeit Sinn. Und jeder, es hat irgendeine Person hat das machen können. Weil das ist unsere Zeit. Also, oder wie, das hängt nicht nur mit mir zusammen, das muss ich machen. Es ist wie Ausdruck von dieser Zeit, in der ich drin bin. Es ist nicht nur persönlich oder so. Also ich will nicht sagen, dass es nichts Persönliches drin hat, aber es ist auch nicht so, dass ich mich mega fest gegen das Persönliche irgendwie sträube oder so. Aber ich habe das Gefühl, es wird einmal zu fest auf das fokussiert, welche Person dort was macht. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Martina. Und schön, dass wir in deinem Wohnzimmer sein. Ja, danke. Das war es schon mit dem Interview mit Martina Lussi. Jetzt gibt es noch ein bisschen Hörenswertes aus der eigenen Playlist. Das ist Andy Stott mit «Butterflies». Sehr aktuelles. Vor kurzem ist Amon Tobin seine neue LP «Fear in a Handful of Dust» erschienen. Der Track heisst «On a Hilltop Set the Moon» und läutet das Ende der Show mit emotional experimentellen Klängen ein. ersten Special hier bei Ampère dabei gewesen sind. Wir bewegen uns jetzt zuerst mal in die Sommerpause und freuen uns bereits sehr, nach der Festivalsaison für ordentlich frische Schallwellen zu sorgen. Wie jede Woche könnt ihr die Show jederzeit auf srf.ch/radio/srf-virus hören oder einen Grossteil von der Selection aus der wöchentlich geupdateten Spotify-Playlist rausfischen. Im Namen vom ganzen Ampère-Team wünsche ich euch einen wunderbaren Sommer. Ich bin der Benni und das ist Ampère auf SRF Virus. Ampère.